richtig, dann solltest du nach Schweinfurt ziehen. Braunschweig ist eine schöne Stadt, wo Faschos nichts zu sagen haben. Und in Gießen hat schon lange nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lange nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lange nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lange nicht mehr geregnet. Auch im Osten trägt man Westen. Und in Mannheim gibt's ein Frauenhaus. Bist du ein Verlierertyp, dann solltest du nach Siegen ziehen. Und in Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. Wiener essen Frankfurter auf Flensburger, trinken Kölsch, Berliner fressen Hamburger und Jugendliche trinken Eis. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang nicht mehr geregnet. In Gießen hat schon lang